Bei Monstrum ist heute Steffi mal daneben gesessen und sie hat dann mal gemeint, wie die kleine Gruppe das Wandern angefangen hat, so der General, sein Buddy und eben die Tochter. Und sie so, wo ist und der geht da jetzt mit? Ich so, ja, ist jetzt die Tochter. Ach, oh, das ist fast der Wengel wie bei Two and a Half Men. Wie bitte? Naja, zwei Brüder und das Kind. Ist auf jeden Fall ein Vergleich, mit dem hätte ich jetzt nicht gerechnet. Nee. Ich auch nicht. Supernatural is something that isn't supposed to happen, but it does happen. Just open the door. Look, now's the time to go through that door. Find what lies beyond. Hallo und herzlich willkommen zu Dinos, Dämonen und Doktoren im Monster- und Genre-Film-Podcast eures Vertrauens, wo sich King Caesar und die Bestie des Jean d'Avant gute Nacht sagen. Oh, ich bin der Christian und mir live zugeschaltet ist der Philipp. Hallo. Dank Ritus von Markus Heitz weiß ich, dass die Bestie des Jean d'Avant ein Werwolf ist. Okay, ich werde erklären, woher dieser Querverweis von mir kommt. Später, später, später. Querverweis zu einem Film, den wir heute besprechen. Und zwar der Film, der heute in der Besprechung besprochen wird, ist Monstrum von 2018. Einen koreanischen Historienmonsterfilm. Und es ist passend, dass er aus Korea kommt, denn wir haben als Themenmonat den Soul-Tember. September, wir sind noch im September. Ja, wir sind noch im September. Oh. Ups. Ja, dieser Film ist mir irgendwann mal so zufällig in die Hände gefallen. Ich glaube, den habe ich einfach nur so im Mediamarkt stehen sehen. Und der hat so ein tolles, minimalistisches Coverart gehabt. Wirkt ein bisschen wie so der Shin Godzilla Poster. Man sieht nur so die schwarze Silhouette von dem Monster mit so Schleim, Blutsabber und eben rot der Titel Monstrum. Und so ein kleines rotes Auge, das glitzert wie ein Sternchen, aber da kommen wir dann auch später drauf. Ja. Genau, und ich glaube, wir könnten eigentlich ohne Umschweife damit anfangen, dass wir die Handlung zusammenfassen. Und mit wir meine ich eigentlich, meine ich dich, Philipp, ja, dich. Anfang des 16. Jahrhunderts wird Korea von der Pest heimgesucht. Nein! Zu allem Überfluss machen auch noch Geschichten die Runde. Eine grausame Kreatur, ein Monstrum, treibe sein Unwesen. Nein, nein! König Yongyongs Herrschaft gerät ins Wanken. So reaktiviert er den eigentlichen Ungnade gefallenen ehemaligen General Yun Kyum. Gemeinsam mit seinem Best Buddy Sung Han, seiner Ziehtochter Myung und Offizier Sung Seok macht er sich auf, um das Mysterium um die Kreatur zu lösen. Als wäre das nicht genug, mischt auch noch der machthungrige Minister Sim Won mit. Dieser nutzt den Ruf der von ihm erfundenen Kreatur, um das Volk gegen den König aufzubringen und selbst die Macht zu ergreifen. Das bekommt der Ex-General und Co. allerdings erst mit, als die Soldaten des Ministers die Suchtruppe hintergehen und abschlachten. Sie selbst überleben nur, weil die Bestie nicht nur eine Erfindung ist. Der mit Pestbeulen übersäte Koloss springt aus seiner Höhle und snackt mal eben ein paar Dutzend Ministertreu-Soldaten. Dank der Hilfe und des späteren Opfers eines alten Manns mit Insiderwissen über die Bestie kann die Gruppe vor eben deren Clown fliehen und kehrt zum Palast zurück, um den König vor dem Putsch des Ministers zu warnen. Doch sie kommen zu spät. Der potenzielle Usurpator hetzt das Volk weiter gegen den König auf, nimmt unsere Helden gefangen und lässt alle Königstreuen exekutieren. Erneut kommen Yongkyung und die Gang nur durch einen Angriff des Monstrum mit dem Leben davon. Während sie also den König in Sicherheit bringen, frisst sich der Hühner mal wieder durch Soldaten und nimmt auch noch einen Bissen von Simon. Im finalen Showdown wird eine Sprengfalle improvisiert, mit der das Monster unter dem Palast begraben werden soll. Doch die Zündschnur will nicht zurecht und so muss sich Yongkyung opfern. um der wandelnden Pestbeule den Garaus zu machen. Wie durch ein Wunder überlebt er sein Opfer. Und Myung und Seok können endlich heiraten. Yay! Yay! Also nochmal gesagt, das haben wir schon in unserer letzten Folge. Koreanische Namen. Schwer, sehr schwer. Und für uns. Für uns. Entschuldigung. Falls wir uns zu versprechen sollten, was wir gewiss tun. Sorry an dieser Stelle. Und das sage ich mal vorab, weil wir gehen jetzt die Charaktere durch und das sind koreanisch durch und durch und klingen auch alle sehr ähnlich jetzt. So, ja. Meiner Sicht. Meiner Weißbrot-Sicht. aus meinen Kartoffelaugen. Also, was uns meine Reiseführerin in Korea letztes Mal, letzte Folge auch schon erwähnt, ich war mal in Korea, sie nennen uns Rundaugen. Rundaugen, ja. Zutreffend. Und für sie sehen wir auch alle gleich aus. Ja, ja, das ist sowieso so ein Phänomen, wenn du je weniger du Kontakt hast zu einer anderen ethnischen Gruppe, umso schwerer tust du dich, diese auseinanderzuhalten. Das geht anscheinend allen so. Und umso mehr Multikulti du bist, umso leichter tust du dich. Absolut, absolut. Also die Zeit in Korea hat mir dann, es ist auch ganz witzig, also man kann auch dann so halbwegs grob unterscheiden, welche Gruppen da jetzt eher Koreaner oder dann chinesische Touristen waren. Das ja. kennt man recht leicht dann auseinander. Nicht nur an der Mode. Es war aber auch ganz witzig, ich weiß noch, das war im DMZ, also in der entmilitarisierten Zone zwischen Nordkorea und Südkorea, da kann man dann praktisch an die DMZ ran und das eine Führung machen und wie gesagt, ich kann das nur empfehlen, unheimlich interessantes Land, unheimlich interessante Kultur und auch eben diese historischen Dinger. Und diese Reisegruppenleiterin hat uns begrüßt mit den Worten, hallo, schön, dass ihr alle da seid, bitte bleibt bei der Gruppe zusammen, ich kann euch auch nicht auseinanderhalten. Also die gute Frau, also die war auch wirklich witzig, also war dann gleich mal ein guter Lacher und hat die ganzen Rundaugen abgeholt damit, war dann aber auch gut. Zurück zum Film und zu den Charakteren des Films. Fangen wir doch einfach mal mit der Hauptfigur an. Meines Erachtens nach, die Hauptfigur ist unser ehemaliger General Jong-Yum, gespielt von Kim Myung-Min. Wie schon gesagt, ich tue, was ich kann. und ich glaube, das ist dann so weiter im Film, können wir das vielleicht noch weiter erläutern. Das sind schon alles recht archetypische Charaktere, ja, die man gegebenenfalls auch in dem einen oder anderen, ich weiß, Korea und Japan soll man nicht miteinander vergleichen, aber die mir auch als Animes so ein bisschen bekannt vorkommen. Diese Stereotypen, diese Archefiguren und da ist eben der ehemalige General, der dann wieder reaktiviert wird und dann überraschend gut kämpfen kann, obwohl er anscheinend nie wirklich trainiert hat. Also seine Tochter ist überrascht, dass er so gut kämpfen kann. Sie kann aber dann selber auch gut kämpfen, ne, mit der Erklärung, dass sie die Tochter von ihm ist. Weil ich nicht ganz nachvollziehen kann. Aber ist halt so. Es ist halt so. Das fühlt sich für mich aber dann teilweise weniger wie ein japanischer, sondern fast mehr wie ein chinesischer Einfluss an. Also wenn du da so ein paar Jackie Chan-Historienfilme anschaust, da ist das auch mal 1:1. Da hast du dann den General, das ist dann auch automatisch der beste Kämpfer. Genau, das ist klar. Das ist klar. Das ist nicht einfach der Typ, der irgendwo hinten hockt und die Leute nach vorne schickt, sondern... Nee, der ist an der Spitze und der ermordet erstmal 50 Leute alleine. Um warm zu werden. Ja, es ist so der stoische, rechtschaffende Typ, der dann eben lieber das Exil sucht, als mit diesen politischen Scharmützeln umzugehen, beziehungsweise hier Unschuldige zu gefährden oder eben auch Unschuldige umzubringen, um hier eine gegebenenfalls erfundene Pest, vielleicht aber tatsächliche Pest. Also es gab die Pest, aber es wurde als Vorwand genutzt, um alle Leute, die dem König nicht treu sind, umzubringen. Ob da 1-2 Jahre später ihr Verschwörungstheoretiker die eine oder andere Idee aus dem Film aufgegriffen haben, wer weiß. Es sind alles viele politische Intrigen hier am Werk. Also es gab die Pest, aber sie wurde eventuell etwas erweitert ausgenutzt, um noch ein paar extra Köpfe rollen zu lassen. Genau. Und unser General wollte da nicht mitmachen und hat dann ein kleines Mädchen, dessen Mutter umgebracht wurde, vor dem Tod in der Pestgrube gerettet und hat gesagt, naja, also wenn ihr wollt, dass ich das Kind umbringe, dann haue ich halt eben ab. Und er nimmt das Kind mit Und ich glaube, wie viele Jahre später war es dann? 13 Jahre, glaube ich? Irgend sowas. Mhm. Ist dann dieses junge Mädchen zu einer jungen Frau herangereift, die Myung heißt. Gespielt von Harry? Wie Harry? Harry. Genau. Sie hat mal in einer K-Pop-Band mitgesungen. Ach, was eine Überraschung. Und in einigen Dramaserien. Typischer Idol-Werdegang in Korea. Genau. Es ist in, wie schon gesagt, Vergleiche zu Japan sehr unerwünscht, aber ja, da ist es ähnlich. Wobei, glaube ich, also ich glaube fast, diese Idol-Kultur in Korea fast noch krasser ist. In Japan ist es schon ziemlich krass mit Schulen oder mehr oder weniger so Bootcamps und Agenturen. Ja, gut, es ist beides krass. Die also dann nur darauf aus sind, hier neue Talente zu schaffen, die dann singen, tanzen, Schauspielern und so, und dann gehört denen alles. Ich weiß es hauptsächlich, weil es gibt eine Serie, eine Ultraman-Staffel, Ultraman Tiger aus den 90ern, und da ist der Hauptdarsteller. Gehörte da zu einer so einer Akademie, zu so einer Agentur. Agentur, genau, zu so einer Agentur, richtig. Und aus dem Grund haben die da wahnsinnige rechtliche Probleme, weil das Gesicht von dem Schauspieler gehört der Agentur. Und die es ist übel. Das ist krass. Die haben mal ein Video gemacht, wo sie praktisch alle Ultraman gezeigt haben, und da war dann immer so die menschliche Gestalt des Ultraman und dann eben halt der Ultraman als silberner Gigant. Und als dann, sie sind so alle durchgegangen, und bei dem hat man noch nicht das Gesicht gesehen, sondern sein Verwandlungsgerät, mit dem er sich verwandelt hat. Weil ihm, ich glaube, Johnny's heißt die Agentur, den nicht rausrücken sollte. Also, wie schon gesagt, Idol-Kultur sowohl in Japan als auch in Korea ziemlich extrem. Mhm. Hier Myung ist die Unschuld vom Lande. Möchte man sagen. Ja, die Unschuld vom Lande, die eine medizinische Ausbildung aus Büchern genossen hat und sich dann mit besser auskennt als alle anderen und extrem gut mit Pfeil und Bogen umgehen kann und gegen ausgebildete Soldaten kämpfen kann. Ohne zu wissen, dass ihr Vater kämpfen kann. Ja, genau. Das ist ja die Tochter vor ihrem Vater, und deswegen kann sie auch gut kämpfen. Naja, wunderbar. Ja. passt. Gut, dass sie dann auch noch ihren Buddy dabei haben. Ihren Ziehonkel, beziehungsweise so der. Es wird zwar ständig Bruder, sagt er zwar ständig zu dem Ex-General, aber ich glaube, das ist mehr so Bro-mäßig, so Waffenbrüder. Ja, ich weiß dann auch wieder nicht, wie es mit den, wenn man dann die Anspruchsdinger, wenn jetzt ein jüngeres Mädchen mit einer guten, befreundeten älteren Mädchen spricht, sagen die auch Uni, und das ist eigentlich so viel auch wie ältere Schwester. Ja, also. Und diese Floskeln eben. Was war es nochmal bei den Jungs? Juicy ist ein alter Mann. Ich weiß es nicht mehr. Egal. Vielleicht ist es einfach so. Also, egal. Sung Han, gespielt von Kim In Kwang, der ist so der Comic Relief des Films. Mhm. Ebenfalls Badass, aber der ist halt dann Badass und der sagt dann auch so: Oh, mein Rücken tut mir weh und oh, muss das sein? Hat ein paar echt nette Momente. eventuell, also der Moment hätte es jetzt auch wirklich ganz knapp fast in die Top-Momente reingeschafft. Es ist einfach wunderbar, weil es passieren ja einige absurde Dinge, so auf einmal wirklich das Monstrum und so weiter. Und er schmeißt sich, vorher angeteasert, vor einem Pfeil, um seinen Buddy zu retten. Und dann sagt er dann noch so: Och, sage mal, träumig. Zieht sich selber, er sich selber den Pfeil aus dem Arm, schreit: Oh, fuck, tut es weh. Oh nee, ist alles echt. Super. Unheimlich simpler Moment, aber einfach wirklich so dieses total stumpfe. Also ich fand das wirklich witzig, ich musste laut lachen. Ja, er ist das Herz des Films. Mhm. Ja, also es ist, wie schon gesagt, der Comic Relief zum stoischen Heldner. Und ich finde, er ist zwar überzeichnet, aber nicht auf eine nervige Art übertriebener, wie es oft ist, sondern so, wie man so einen Comic-Relief-Charakter, der aber trotzdem genauso gut kämpfen kann oder vielleicht der zweitbeste Kämpfer im Film ist. Er ist eben nicht nur der Comic-Relief und nur deswegen da, damit er irgendwie hinfallen kann oder sonstiges. Ja. Der Typ ist badass und hat nebenbei dann einfach ein paar flotte Sprüche. Genau. Und das dann so. Genau. Dann haben wir noch das hübsche Gesicht, den jungen Offizier, Es ist, Heo, gespielt von Choi Woo-sik. Und, Jetzt überrascht mich und sagt mir auch, dass der Typ in einer K-Pop-Band gespielt hat. Ich kann dir sagen, dass das wahrscheinlich der einzige Schauspieler, also ich habe nachgeschaut, das ist der einzige Schauspieler, den ich aus anderen Filmen kannte. Oh Junge. Denn der hat so in den meisten mir bekannten koreanischen Filmen der letzten Jahre mitgespielt. Er war in Okja war er mit dabei, in Train to Busan war er mit dabei. Mm. Und in Parasite natürlich. Hm. Er war mehr oder weniger die Hauptrolle in Parasite. Ah, cool. Also er hat halt so das archetypische, androgyn geformte, hübsche Gesicht für einen koreanischen Schauspieler oder K-Pop-Star. So. Passt halt wie Arsch auf Eimer. So ein bisschen so glatt gebügelter Bubi, aber halt eben hübsche. Sexy. Oh ja. Ja. Und das findet ja auch Myung auf den ersten Blick und das merkt man auch, der Dude kommt um die Ecke und die denkt sich, oh, hi! wer bist denn du? Ich glaube, ich habe noch nie einen anderen Mann gesehen, außer mein Baba und mein Onkel. Und dann kommt gleich so einer daher. Und dieser Typ, der ist nicht einfach so da, der Heo, sondern der ist, was hat der für einen Rang? Der, er ist ein Offizier? Ja, und Gentleman. Ich hätte den Witz wirklich fast erst nicht gecheckt. Also es hat eine Sekunde gebraucht. Okay, er ist auf jeden Fall ein Gesandter des Königs, kann man sagen. Hat er so eine schicke blaue Uniform mit so einem tollen Hut auf an. Und im Gegensatz zu den zu unseren Hauptfiguren, die ja vom Land kommen und so ein bisschen dreckig sind und schon mit den Händen arbeiten, ist der ja eben glatt gebügelt und hat hier so schon Stadthände. Aber, ist halt ein süßer Boy. Aber kann trotzdem Kämpfner. Mhm. Ist halt eleganter in seiner Art und Weise. Wird auch gleich so vorgestellt, indem er mal so geschickt einen Pfeil ausweicht von ihr. Also mit einer Drehbewegung, mit so einer Pirouette aus dem Nichts, weicht er den Pfeil aus, den er von hinten hat kommen hören. Ey, wir sind hier bei, es ist teilweise ein Martial Arts Film, da geht es ja nur. Ja. Die Einflüsse, die hätte ich auf jeden Fall auch noch beleuchtet. Also es geht schon stark in Richtung so ein bisschen Crouching Tiger, Hidden Dragon, House of Flying Daggers. Flying Daggers, oh, ja, Liebe. Ja, ja. Liebe Kinder, ich liebe diese Filme. Also es ist nicht direkt das Wire-Fu, dass alle Leute rumfliegen, aber es werden schon hier übermenschliche Kampfkünste an den Tag gelegt. Ja, und sehr günstig für unsere Helden, dass genau dann keine Bogenschützen da sind, wenn welche benötigt werden. Oder die eben nur gerade so viel Pfeile dabei haben, dass sie mal so einen abfeuern können, aus dramatischer Sicht. Ja, ja. Aus dramaturgischen Gründen mal einen Pfeil in ihre Richtung feuern. Genau. For the sake of the plot. Yeah. Wen haben wir denn noch? Wir haben den König, den können wir jetzt mal kurz erwähnen. Das ist, wie gesagt, der Yong-Yong. Ja. Eine wirklich, also er ist wichtig für die Handlung, aber viel macht er nicht. Ja, aber er ist eine tatsächlich historische Figur. Also Yong-Yong hat es gegeben, der hat sich auch mal so ein bisschen verkrümelt, ähnlich wie in diesem Film. Und es wurden hier auch gewisse Ränke um ihn geschmiedet und Intrigen. Also das so weit hat der Film dann einen gewissen historischen Anstrich, dass wir hier eine tatsächliche historische Persönlichkeit haben. Wie nah das dann letzten Endes ist, kann ich jetzt nicht sagen, weil koreanische Geschichte kenne ich mich jetzt auch nicht so gut aus. Aber so das Grundgerüst um den König, der zuerst von seinen Ministern ins Amt gehievt wurde, oder diese Dynastie die durch die Minister ins Amt gehievt wurde. Und eben auch diese Minister waren dann die, die dann wieder am Stuhl gesägt haben. Soweit ich das verstanden habe, ist es auch auf Tatsachen basiert. Oder zumindest auf den Überlieferungen basiert, sagen wir mal so. Und Minister, die an den Stühlen sägen, da geht einer mit großen Schritten voraus. Das ist der Sim Won in dem Film, gespielt von Lee Kyung-young. Der ist halt ein fieser alter Dude. Ja, ist ein fieser, machthungriger alter Dude. Der dann auch sagt, wir müssen noch mehr Leute sterben lassen, damit sie den König nicht mehr so cool finden. Durchtrieben bis ins Mark. Allerdings muss ich auch sagen, so dieses, der König, der ist ganz, ganz gut. Die Kronfolge und der König, die sind unantastbar und es muss geschützt werden. Das ist auch so eine Prämisse, die ich als nicht so gut finde. Wenn du die machthungrigen Minister den so lieben und guten König stürzen wollen. Wobei der König auch gar nicht so gut ist, ne? Nee. Also der wird auch gar nicht so gut dargestellt. Also teilweise versteht man auch nicht so ganz, warum der General dem gar so treu ist. Ja, weil es halt der König ist. Das ist ja genau das, was ich meine. Es wird für selbstverständlich genommen, dass der König natürlich hier schützenswert und gut ist. Ja. Und dass jegliche andere Regierungsform hier natürlich eine Abstufung ins Schlechtere wäre. Ja, Monarchien sind einfach ein bisschen strange, ne? Tja, auf jeden Fall wären das so unsere Akteure im Film. Und denen gegenüber steht das Monstrum. Und im Film wird ständig Monstrum gesagt. Im Koreanischen sagt man Mulgwe. Das auch Monstrum heißt, so heißt auch der Film im Koreanischen. Ich habe es probiert, mit Google-Übersetzer zu übersetzen und da hieß es irgendwie dreckiges Wasser oder so. Aber das kann auch so eine Mehrfachdeutung wieder mal sein. Aber das würde auch irgendwie passender. Werde irgendwie fast passender. Also ich finde, Monstrum ist halt wirklich einer der so unkreativsten Namen für ein Monster, den ich halt seit langem gehört. Extrem generisch. Monstrum. Und sie sprechen ja nicht von dem Monstrum, sondern die Kreatur heißt Monstrum. Ja. Sie nennen es Monstrum, die Kreatur. Gott sei Dank bekommt es im Film noch einen besseren Namen. Twinkle, twinkle, little star. Sternchen. Ich würde mal sagen, beschreiben wir doch mal Monstrum. Wie sieht das Viech aus? Also, schwer zu beschreiben, also ich schätze mal, dass es wahrscheinlich wieder auf alte chinesische oder koreanische mythische Figuren zurückgeht, weil es hat irgendwie so einen Löwen-slash-bärenmäßigen überdimensionierten Kopf, ist ein Vierbeiner, vorne ultramassiv gebaut, wird nach hinten schlanker, aber es sieht irgendwie so aus wie so ein überdimensionierter, richtig heftig auf Steroide aufgepumpter Pitbull mit Pestbeulen. Ich hab mir aufgeschrieben, wie ein Mops, der alle Steroide gekriegt hat. Ja, also es ist so eine ähnliche Richtung. Also ich glaube, so, da können wir dann... So die platte Nase und so. Ja, natürlich ist es so die Shisa-Statue, so diese Wächterlöwner, wo das Vorbild ist. Und wenn man dann so auf die Backstory von Monstrum im Film eingeht, glaube ich, dass da auch eine gewisse Intention war. Also Monstrum stand ja in dem Film aus einem Bestiarium, das sich unter dem Palast befunden hat, in der der ehemalige König die gefährlichsten und exotischsten Tiere aus aller Herren Länder hergebracht hat. Wichtig dazu, der ehemalige König, der auch natürlich furchtbar und schlecht war. Ja, der musste ersetzt werden. Aber Der wurde zu Recht usurpiert. Der kreuzte da alle Viecher miteinander. Es war so eine richtig schöne Monsterorgie. Und ein Produkt war da eben Monstrum oder Sternchen, wie er genannt wurde. Wegen seiner glänzenden Augen, die wie Sterne leuchten. Und wir sehen Monstrum als Junges. Und das sieht tatsächlich aus wie so ein kleiner Wadenbeißer, wie so ein kleines Hündchen. Das ist aber komischerweise eher Mianst. Ich weiß ja nicht. Ja, es ist halt eine Mischung aus Katze, Hund und allem Möglichen. Ich weiß nicht, wie der da gekreuzt hat, aber ich glaube, der Hintergedanke war, dass der König sich einen so einen Wächterlöwen kreuzen wollte. Ja. Und als dann der König usurpiert wurde, war dann noch der alte Mann, der so der Zoowärter war. Und der brachte es natürlich nicht übers Herz, Sternchen sterben zu lassen. Also schickte er Sternchen so in die Kanalisation, die dann in eine Höhle übergeht, die dann draußen vor den Bergen in der Schlucht endet, in der dann die ganzen Pestleiter... Alle Pestopfer hingeschmissen werden, ja. Und der frisst sich durch und wird zum Pestmonster. Genau. Klar. Eigentlich eine coole Origin-Story. Ja, also es ist zwar ein bisschen convenient, dass hier da das Bestiarium direkt unter dem Palast mit einer direkten Verbindung zur Pestgrube draußen in den Bergen. Ja, das ist jetzt ein bisschen arg, aber ich meine jetzt an sich die Origin-Story finde ich jetzt eigentlich gar nicht mal so scheiße. Ja, ich habe das auch ziemlich interessant gefunden, gleich die Connection zum Königshaus per se. Mhm. Und wie kriegst du so ein exotisches Tier dahin? Auch das Mysterium und dann die Verschwörung dahinter. Und aus genau dem Grund habe ich ja die Bestie des Chelavon im Anfang genannt. Denn mich hat der Film Monstrum massiv an den französischen Film Pack der Wölfe erinnert. In dem es eben über die Bestie des Chelavon gibt, wo du auch Regierungsverschwörung hast. Das ist auch so ein toller Historienfilm. Und man weiß nicht, ob das Monster jetzt wirklich, wirklich ist. Aber es ist dann schon wirklich. Aber es steckt dann trotzdem mehr dahinter. Also noch eine Verschwörung auch noch mit dahinter. Mhm. Und du hast dann auch im Pack der Wölfe hast du auch so ein bisschen Martial Arts Elemente drin, die dann irgendwie zumindest in den Filmen ein bisschen unerwarteter kommen, wie jetzt im asiatischen Kino, in dem das ein bisschen mehr vertreten ist. Wir müssen auf jeden Fall irgendwann mal noch eine Folge über Pack der Wölfe machen. So viel steht fest. Den habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Also ich glaube, den habe ich mit 13 oder so mal gesehen. Können wir gerne machen, würde ich gerne mal wieder sehen. Kommt bestimmt. Aber das war so mein Ansatz, dass ich Monstrum gesehen habe. Das erinnert alles irgendwie so an Pack der Wölfe. Und wenn ich da jetzt mal so vorab eine kleine Empfehlung aussprechen will, ich glaube, wenn man Pack der Wölfe mag, wird man zumindest an Monstrum so einen gewissen Gefallen finden. Also die Filme sind sehr ähnlich, aber nicht auf eine Art und Weise, wo man sagen kann, das ist das Gleiche nochmal, aber sie haben einen ähnlichen Flair. Mhm. Apropos Flair, wir haben es ja auch schon mal angesprochen, so mit der Historie, die Kostüme. Oh. Das hat mich da mal interessiert. Ich habe da jetzt, also wirklich nur total oberflächlich, wenn ich mir recherchieren kann, man das nicht nennen. Ich habe mal nachgeguckt, was da so das Internet dazu da zumindest sagt. Die Kostüme müssen anscheinend an sich zumindest ganz gut gewesen sein. Also auch relativ getreu aus der Zeit. Mhm. Also dann mit den Uniformen und den Kostümen von den Offiziellen und so weiter. Und ich fand die eigentlich echt hübsch. Also ich fand es schön, dass die Bauern auch wirklich irgendwie so mehr oder weniger dreckig rüberkamen und dass du dann halt, das war dann, denke ich, auch ein bisschen überstilisiert, dass dann die Offiziere besonders sauber und gestriegelt waren. Ja. Also die ganzen Uniformen von denen haben komplett frisch aus der Näherei ausgesehen und der Rest war dann natürlich dreckig. Ja. Klar. Stimmt schon, aber das ist der Kontrast und wie strahlend die roten oder blauen Uniformen hier waren, und Roben waren, das ist schon etwas überzeichnet vermutlich. Aber ich denke mal mit Absicht. Ja, also, es ist, aber ich fand den Look und die Atmosphäre, also man hat sich da schon ein schönes Stück weit so in das Korea des 16. Jahrhunderts versetzt Gefühl. Also ich fand die Garderobe sehr gelungen. Also ist mir irgendwie in dem Streifen besonders rausgestochen. Klar, wenn man so einen Historienfilm hat, dann sollte das bitte auch möglich sein, aber fand ich sehr, sehr schön. Fand auch dann die Garderobenwechsel unserer Hauptcharaktere ganz cool, weil die sind ja im Prinzip als Jäger, Bauernsbürbissen um die Ecke gekommen und dann ist es so der Wandel dann in die komplette Uniform, trotzdem noch mit dem Bart und so weiter. Sah schon gut aus. Ja. Also fand ich cool. Also ich habe mal das Period Piece Element mit den Kostümen und auch die Sets, die es da gibt, sehr cool ausgeschaut. Also alleine deswegen eigentlich schon mal sehenswert. Weil vor allem in der Richtung koreanisch sieht man halt nicht so viel, zumindest hierzulande weniger. Mhm. Und das ist. Wenn wir jetzt nicht gerade K-Pop oder K-Dramen. Ja, aber wie viele von denen spielen im 16. Jahrhundert? Ich glaube, da gibt es schon ein, zwei, die dann so ein bisschen oldschool sind. Übrigens, ich habe es beim letzten Mal schon angesprochen, das ist jetzt bloß als kurzer Einwurf. Paläste und so weiter, wenn man in Korea ist, kann man sich ansehen. Es ist wirklich so cool. Es sieht wirklich so cool aus. Mhm. Wenn ihr die Gelegenheit habt und in Korea seid, schaut euch ein paar von denen an. Das ist unheimlich faszinierend. Sorry, das war's schon. Ich habe meinen Faden verloren. Aber ist egal. Ja, beim Nähen der Kostüme sind die Fäden auf jeden Fall nicht verloren gegangen. Du als Martial Arts Fan, wie haben dir so die Kämpfe gefallen im Film? Schwankend, muss ich ganz ehrlich an der Stelle sagen, schwankend. Ich fand die Choreo teilweise richtig cool. Mhm. Jetzt aber eher so auf der Martial Arts Schiene, dass ich so chinesische Kung-Fu-Streifen und so weiter auch unheimlich cool finde. Mhm. Mich hat die Kameraarbeit da währenddessen teilweise ein bisschen fertig gemacht. Aus dem Grund habe ich dich darauf angesprochen. Ich habe den Film leicht verkatert angeguckt und während der Kampfszenen habe ich mich ehrlich gesagt wieder besoffen gefühlt. war ein bisschen anstrengend und eigentlich auch schade, weil du hattest da, ich weiß nicht, ob das dann teilweise zusammengeschnitten war, du hattest einen richtig schönen, langgezogenen Kampf. In dem der General und sein Buddy gegen die Gruppe der Handlanger des Usurpators kämpfen. Genau, und ich weiß nicht, ob die dann diese Shaky Cam und diese dynamische und teilweise verschwommene, ich weiß jetzt nicht, welcher Effekt das genau war, wie man das am blödsten ausdrückt. Ich kann mir vorstellen, dass diese Effekte genutzt wurden, um da praktisch die Schnitte zu verstecken, dass die praktisch mehrere einzeln gedrehte Kampfszenen dann praktisch so zusammengefügt haben. Was relativ geschickt ist, weil es sieht nach einer richtig schön langgezogenen Kampfszene aus, die an einem Stück gedreht wurde. Also es sieht danach aus. Falls es keine Schnitte drin waren, finde ich es richtig schade, weil die Choreo, was ich erkennen konnte, war eigentlich echt cool. Und das hat mir da so ein bisschen den Spaß dran geraubt. Ich fand das anstrengend, muss ich so sagen. Also die Inszenierung an vielen Stellen hat sich so angefühlt, als hätte der, ich weiß nicht, ob es der Editor war oder der Regisseur, als hätten die so eine neue Schneidesoftware bekommen. Und das hat dann lauter coole neue Funktionen gehabt und sie wollten alles ausprobieren. So fühlt sich dann teilweise an. Also bei der Kampfszene, die so noch ein One-Take aussieht, hast du viel so nicht richtig Shaky Cam, aber es ist so digitale Shaky Cam. Also ich gehe davon aus, dass es flüssig gefilmt wurde, aber danach digital verruckelt wurde, damit es diesen Shaky Cam-Effekt hat. Und solche digitalen Effekte oder digitalen Manipulationen hattest du öfters. Also die Zeitlupen, die irgendwie teilweise unnötig sind, wenn Monstrum irgendwie die Treppen runterspringt, da braucht man dann die Zeitlupe und so den Schwenk, so den Matrix-Schwenk herum und die getricksten One-Takes. Und dann hast du mal so Einstellungen, in denen die mit der Framerate rumgespielt wurde. Teilweise wirkt sie ziemlich hoch. Da scheint der Film zu schnell ablaufen, wirkt es dann fast. Teilweise ist es dann so, dass aussieht, als würden einzelne Bilder rausgeschnitten werden bei ein, zwei Szenen, haben sie das eingesetzt. Wobei das teilweise, glaube ich, auch wieder so einen Hintergrund hat. Das war dann oft in Szenen, wo es Monstrum zu sehen war. Also, CG war teilweise ganz gut. Mhm. Und teilweise halt nett. Ja, Monstrum ist eine komplette CGI-Kreation. Ja. Ich weiß nicht, ob es eine Szene gibt, in der es nicht komplett aus dem Computer generiert wurde. Für einen koreanischen Film, der wahrscheinlich nicht mit einem Budget gesegnet ist, der es eine US-Hollywood-Produktion hat, sieht es eigentlich gut aus. Wie schon gesagt, schwankt ab und zu, aber ist jetzt ehrlich gesagt, was die Kreatur selbst angeht, für mich nichts dabei, was ich sage, oh, kann man nicht angucken. Mhm. Also ich habe kurz mal nachgeguckt, anscheinend ein Budget von 11 Millionen Dollar ungefähr. Das ist quasi nix. Das ist wirklich nix. Also ja, aber trotzdem, wenn du halt so ein CGI-Heavy-Ding hast, dann sie versuchen dann mit solchen Tricks, mit den weniger Frames oder sonstiges, sich da so ein bisschen die Kohle zu sparen. Ich weiß nicht, weil dann hast du dann wieder diese großen Momente, in denen man die Kreatur die ganze Zeit sieht und dann große, langgezogene Szenen, in dem Monstrum gegen mehrere Soldaten kämpft, mitten auf dem Schlosshof zum Beispiel und dann auf den Dächern rumläuft. Und könnte man auch machen und das Monster ein bisschen mehr verstecken und das würde wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld sparen als... Ich finde, es sind ein paar überflüssige digitale Spielereien in den Film, die dem Film nichts... Genau, darauf wollte ich jetzt eigentlich auch nochmal raus. Im Speziellen hätte es fast ins Flop geschafft. Die Höhlenflucht. Fühlt sich einfach an wie ein schlechter Ride in Disney World. Ja. Von dem Stil. Also ich kann mich da... Hat's nicht in deine Flop-Momente geschafft, aber... Aber red gern weiter drüber. Ja, also ich kann mich da wirklich sehen, wie ich dann praktisch wirklich in so einem kleinen Kastenwagen bin mit so einer Sicherung über den Beinen, wo es dann so ein bisschen rumruckelt und dann siehst du da so, wie die Bestie immer mal wieder reinkommt und so mit den Armen nach dir schaut und so, und dann weichst du da aus und fährst vorbei und drunter und drüber und ach, dann bricht ein Stück von der Höhle ein, die, glaube ich, auch komplett computergeneriert war. Ja, es schaut alles noch Computer aus und durch Computerspielereien sieht es dann eben aus wie so ein langer One-Take. Aber nicht gut. Ich weiß nicht, das sieht halt eben nicht gut aus, ja. Und das ist nicht das Monster selbst, sondern eben dieses Set-Piece, das dann gebastelt wurde. Und auch wenn das Monster dann wieder in den Frame reinkommt oder dann auf einmal durch irgendeine Wand durchbricht, es sieht sehr jerky aus. Ja. Also das... Da haben sie sich, glaube ich, selber keinen Gefallen getan. Nee, da haben sie mehr abgebissen, als sie kauen konnten. Ja. Wenn wir gerade schon ein bisschen so am Rumotzen sind. Ja. Ich fand es eigentlich ganz nett mit der Bestie, dass sie dann auch noch so den Tod mit sich bringt, den schwarzen Tod mit der Pest. Dachte mir dann aber auch, die Story kenne ich irgendwo her. Nosferatu! nee, aber jetzt auch tatsächlich wieder koreanisch an der Host. Aha, ja. Also das ist... Im Prinzip ähnlich. Also die Story außenrum sonst nicht so, aber... Es sind immer diese koreanischen Monsterfilme, die irgendwie es in den Westen schaffen. Yongari, The Host, der Okja-Film, Train to Busan. Ich glaube, Parasite ist der einzige koreanische Film ohne Monster oder dergleichen. Und ich fand die Idee an sich ganz cool, aber die Umsetzung ist dann irgendwie komisch, weil wie ist es jetzt? Die Pest ist das, was dann seine Opfer umbringt? Oder jetzt, wenn man da verletzt wird, kriegt man die Pest, ist schon tot, aber bekommt noch Beulen. Ja, es ist irgendwie alles... Und es ist so eine Turbo-Pest, weil ich meine, hat den gerade umgebracht und dann so blockt uns eine Blase. fand ich dann fast wieder ein bisschen unüberlegt. Da haben sie sich irgendwie gedacht, so, oh ja, das hat bei The Host ganz gut funktioniert, machen wir das doch da genauso. Wie setzen wir das dann ein? Ja, scheiße. Ein Aufeinandertreffen mit dem Monstrum überlebt ja keiner. Ja, aber sie verbreitet trotzdem die Pest. Wie machen wir das dann? Naja, die Leichen kriegen halt dann trotzdem Bullen. Okay. Die Pest ist ja, glaube ich, eine bakterielle Sache gewesen. Und wenn dann die Bakterien in dir umeinander blubbern, auch wenn du tot bist, dann kannst du ja als Toter auch noch Bullen kriegen. Oder? Ja, bestimmt. Also wenn es im Monstrum so war, dann ist es eigentlich da so. Ja, generell ist es schon ein bisschen vertrackt alles. Also vielleicht nicht hundertprozentig ganz durchdacht. Und der Vergleich zu The Host, den du jetzt gebracht hast, es gibt ja auch die Szene, in der sie sich in der Höhle verstecken vor Monstrum und Monstrum dann kotzt. Und in The Host hat es ja auch irgendwann einen Moment gegeben, in dem sich so das Mädchen unten in so einen Schacht versteckt und am Monstrum so die ganzen Knochen auskotzt. Ja, ja. Gut, das Monster in The Host hat zumindest nicht gefurzt. Ach, hör mir auf. Hey, ich bin immer zu haben für den guten Furzwitz, ja. Ich finde Furzwitze super. Philipp ist ein Furzwitz-Konnoisseur. Ich bin ein Furz-Enthusiast. Ja. Sehr zum Leidwesen meiner Herzensdame. Nein, deines kompletten Umfeldes. Da bin ich halt vielleicht ein bisschen infantil. Ist okay, nehme ich mit. Aber das war halt echt unnötig. Vor allem dann wird wieder darauf angespielt, so, ach ja, Der Best Buddy hat ja eh schon schwachen Magen. Ach, jetzt Ja. muss der fast wieder kotzen und deswegen sterben fast alle. Also das fand ich in dem Moment, fand ich es vielleicht auch ein bisschen viel. War Ja. irgendwie auch ein bisschen funny, aber auch denkst du auch so, ja komm, nicht jetzt, Alter. Das Ja. ist mit der Moment, das ist, das Monster ist direkt vor ihnen. Sie müssen sich verstecken, wie bei Predator. Müssen sich mit Schlamm überziehen oder mit dem Schleim, der da ist. Und drücken sich an die Wände und ja, nicht bewegen. Und während man das Monstrum atmen hört, erklärt der alte Mann: Ja, also, wisst ihr, es kann nicht besonders gut sehen, aber es hört dafür sehr gut, während man das Monstrum im Hintergrund hört. Also müsst ihr dann leise sein, wenn das Monstrum dann da ist. Gell? Ja, Das Monstrum ist schon so nah, dass man es atmen hört. das zieht sich dann aber später auch durch, weil es ist sehr selektiv, ob es gut sehen oder hören Ja, kann. ja, ja. Aber gerade in dem Moment, das ist so die spannende Szene, keine Ahnung, wie wenn der T-Rex in Jurassic Park die Autos umschmeißt oder eben wenn der Arnie auf den Predator trifft und er sich davor eingerieben hat. Weißt du, das ist so der spannende Moment. Und gerade da dann irgendwelche Furzgags einbauen, das passt nicht. Den kannst du dann danach bringen. Dass dann nach Ja. der Comic Relief irgendwas Lustiges macht. Wenn dann die Spannung weg ist und du dann als Publikum dann entspannen kannst. Ah, okay, sie haben es überstanden. Aber was das angeht, ist die Szene irgendwie. Oh, nee. Nee, ist nicht so, ist nicht so. Strukturell etwas holperig. Und der Film hat dann an anderen Stellen auch noch so ein bisschen strukturelle Probleme. Also es wiederholt sich einiges, da komme ich später dann auch nochmal dazu, aber es ist halt an einigen Stellen nicht ganz so gut durchdacht und es ist dann teilweise auch überflüssig. Also wirklich in dem Sinne überflüssig, dass sie werden gefangen genommen, dann befreien sie sich, ach, sie werden nochmal gefangen genommen, sie befreien sich wieder. Das zweite Mal kannst du dann einfach sparen. Also das sind 2 Minuten, die der Film weniger hat, das verträgt der Film, die dann aber das Tempo auch nicht rausnehmen. Ja, Also es ich ist. meine, das ist kein 70-Minuten-Streifen, sondern der dauert 101 Minute. Ja, aber ganz ehrlich, da kannst du locker 10, 15 Minuten auch wirklich rausschneiden, die überflüssig sind, die den Film besser machen würden. Muss ich ganz ehrlich so böse sagen. Zeit für die 35 mm Fassung vom Monstrum. Ja, Ja, was hältst du eigentlich von dem Element, dass Monstrum eigentlich ausgedacht war, aber dann trotzdem existiert? fand ich cool, ganz ehrlich. Also, teilweise schwierig, aber den Ansatz an sich finde ich trotzdem eigentlich ganz cool. Vor allem dann die Szene, als der Premier dann vor dem Monstrum steht und dann wirklich dann mehr oder weniger im Wahn sagt, du kannst mir gar nichts, ich hab dich erfunden, Alter. Das fand ich, also es ist cheesy, ja. Aber ich fand die Szene, fand ich ganz cool. Also die Idee an sich hat was. Ja, also Ist teilweise schwierig, aber. es wäre vielleicht geschickter gewesen, wenn es schon irgendwelche Gerüchte zum Monstrum gegeben hätte und dann der Premier die ein bisschen angeschoben hätte. Naja, die Bahn reden über was, oder wir dann so ein bisschen pushen. Genau, Aber dass er sich halt ein Monster ausdenkt und dann zufälligerweise trotzdem dieses Monster existiert. ja. Ja, also weil ich persönlich bin an den Film rangegangen und habe gedacht, okay, es gibt natürlich das Monster, also ich denke, aber der Film hätte trotzdem etwas mehr, sich mehr Zeit lassen können, das Monster zu enthüllen, dass man als Zuschauer vielleicht trotzdem noch ein bisschen zweifelt, aber vielleicht gibt es es tatsächlich nicht, vielleicht ist es trotzdem alles ein bisschen inszeniert. Also es war ja inszeniert, aber vielleicht, weißt du schon, dass der Zuschauer so langsam das Zweifeln anfängt und dann hast du den Reveal. Und nicht so, Vielleicht tada, hier ist es. noch ein bisschen mehr Zweifel, gebe ich dir recht. Ist dann auch das Ding, ich habe auf die Zeit geschaut, wann das Monster das erste Mal seinen Auftritt hat. Das war 45 Minuten im Film drin. Ja. Also er lässt sich schon viel Zeit. Jetzt kommt das Problem: Der Film hat noch 60 Minuten. Und da sind wir jetzt wieder dabei. Der Film hätte vorher da vielleicht das bisschen mehr reinstecken müssen, was dann später einfach langgezogen ist. Denn wie lang läuft das Monstrum rum und frisst irgendwelche gesichts- und namenlose Leute in dem Palast, ohne dass es Und wie wirklich hier emotional einen Effekt an dir hat? Und wie oft wiederholt sich der Premier selber? Ja. Also es ist ja wieder ein Wiederkauen von seinen eigenen Sachen und so weiter. Also klar, er baut seine Stricke weiter aus, das Volk wird noch wütender, das Volk wird noch mehr. Und dann braucht es einen Satz von Myung, um das Volk von nicht gegen König, sondern gegen ihn zu wenden. Ja, sie steht unten. Ja, übrigens, der ist der Böse. Der und dann das ganze Volk. Oh Gott, dann wenn wir jetzt aber... Hui, gut, dass du es gesagt hast. Ja. Meine Quellen, trust me, Bro. Okay, wollen wir weitergehen in unserem Format oder hast du noch was? Das Dubbing war scheiße. Nein, scheiße kann man nicht sagen, aber teilweise war es ein bisschen anstrengend. Aber naja. Ich habe ein bisschen hin und her geschwankt zwischen der deutschen Synchro und dem koreanischen Original, aber ich weiß nicht, also es war zweckdienlich. War okay. Hätte mich jetzt so nicht drüber beschwert. Die Top- und Flop-Momente. Oh, nee. Oh, Entschuldigung, wer ist das wahre Monster? Die Monarchie. Die Monarchie? Oh ja. Also ich glaube, aus Sicht des Films ist es, sind es eher die bösen Premiers und die bösen Minister. Ich würde das System an sich nehmen. Das System. Das System ist das Problem, ja. Weil ohne dieses monarchistische System hättest du keinen Putsch, hättest du keine Toten, hättest du nichts, was die ganze Zeit auf dem Nacken des Volkes ausgetragen werden würde. Der Film selber will wahrscheinlich eher wirklich diese Putschisten und so die gegen das Königreich. Die Spalter. Gegen die Spalter. die aus ihrer eigenen Gier handeln, weil der König will natürlich nur seinem Volk dienen. Yeah. Yeah. Aber ich ziehe das jetzt mal rüber auf, die Monarchie ist das Problem. Das eigentliche Problem. Und hättest du nicht so eine elitäre Gruppe, die einfach so sagt, hey, wie wär's, wenn wir bei uns im Keller ein gigantisches Monster züchten, einfach so zum Spaß an der Freude, hättest du natürlich ein Monstrum nicht, das als überzüchtetes Vieh wahrscheinlich selbstständig unter Schmerzen leidet, einfach weil es so geboren wurde. Existence is pain. Unabhängig davon, dass es sich ausschließlich von Pestleichen ernährt hat und zudem dann auch noch eine wandelnde Eiterbeule ist. Ja, ich muss außerdem auch noch sagen Monarchie, weil ich bin ja auch Amerikaner, also. Ja. Democracy! Ja. Und dann zwei Party-System, ne? Nobody's perfect. Ja. Okay, kommen wir jetzt zu unseren Top- und Flop-Momenten. Philipp, mit was wollen wir denn anfangen? Wir waren eh schon im Motzen drin. Gehen wir vielleicht mal zu den Flop-Momenten, damit wir mit einer positiven Endnotiz... Ja, nee, das können wir gerne machen. Und ich fange dann einfach an, weil du hast ja schon das eine von mir angesprochen, diese Verfolgungsjagd in der Höhle. Ich glaube, das haben wir schon zu Genüge besprochen, aber das wirkt einfach extrem künstlich und da bin ich auch irgendwie außen vor gewesen, weil das passt nicht zu dem Film. Und ansonsten so schöne Sets... Warum nicht ein Höhlenset machen, ne? Sondern teure Digitaleffekte und so eine Achterbahnfahrt basteln. Hätte es nicht sein müssen. Braucht es auch vor allem nicht. Also wenn einfach von dem geflohen wären und er versucht noch einmal nachzukratzen, reicht. Ja, ja. Hätte vollkommen gereicht. Ja. Mein zweiter Flop-Moment. Und so wie ich dich kenne, wirst du vermutlich den gleichen haben. Oh, der Philipp nickt. Nicht. Wir sind wieder beim Ende des Films. Ach Gott, so eine Scheiße. Also, darf ich kurz mein Zitat, ich vermute, wir sind das Gleiche. Ich habe geschrieben, wenn der die Explosion überlebt hat, gibt es einen Daumen runter. Während der Film so lief, hast du dir eine Notiz gemacht? Ja. Kein Scheiß, ich habe mir das so aufgeschrieben, wie sie dann auf einmal hochgeschaut hat so und das Graben anfängt, habe ich wirklich die Notiz gemacht, wenn der überlebt, gibt es einen Daumen runter. Also vielleicht müssen wir nur die Szene so ein bisschen malen. Hier, also unsere Höldner versuchen, Monstrum zu töten. In dieses Kolosseum, in diesen Zirkus, in diesen Zoo, der da unter dem Palast ist, schleupfen sie jeglichen Sprengstoff, den sie finden könnten, und eine schöne Lunte ranbasteln, weil Monstrum so runtergelockt werden und dann in die Luft gejagt und unter dem Palast begraben werden. Ne? Aber natürlich haut es nicht so ganz hin und unser ehemaliger General bleibt unten, schickt natürlich alle rauf, seine Tochter, lauf, lauf, du, ich kümmere mich darum. Und wir sehen ihn zuletzt, also mit einer Fackel in der Hand, schwer verletzt an die ganzen Fässer voll mit Schießpulver gelehnt sitzt und das Monstrum auf ihn zustürmt. Und dann siehst du die Explosion. Und dann hast du dann später so die Szene, in der er ausgegraben wird und dann hörst du so das Happy End und gehen alle auseinander. Oh, Film ist vorbei, es ist schon der schwarze Screen. Und dann sagt der Sung Han, so unser Comic Relief Buddy, hey, wie hast du das eigentlich überlebt? Und da habe ich mir schon gedacht so, also, noch gekünstelter geht ja mal nicht. Ich weiß nicht, wie ich es schlimmer gefunden hätte, wenn sie das noch gezeigt hätten, wie er tatsächlich überlebt hat mit diesem Haken, der sich da in dieser Schlinge ums Bein vom Monstrum gelegt hat, und deswegen hat er da praktisch dann so einen Hebeleffekt gehabt und deswegen hat es dann, wenn er sich mit dem Haken festgesetzt hat, dann da drüber weggeschleudert. Was ja mal so an allen Haaren herbeigezogen ist. Also ich habe echt nichts gegen das. Wie gesagt, Kinder, ich bin Martial Arts Fan. Ich finde so übertriebenen Kack richtig geil. Aber da hat sogar mir dann alles aufgestellt, weil es war einfach ein bisschen viel. Ja. Wenn es dann zumindest eine Erklärung gewesen wäre, die ich wohl schon nachvollziehbar gefunden hätte. Aber wie schon gesagt, der hat da irgendwie dieses Seil und das hängt an den Flaschenzug und ein Ende ist ums Bein von Monstrum gewickelt. Die sieht man dann aber alles erst dann hier in dieser fast Endcredit-Szene. Und er hat so einen Haken, den da sich so an seinen Gürtel ranmachen und so, und dann springt Monstrum auf ihn zu und dadurch wird er dann weggeschleudert und er überlebt die Explosion, weil er 3 Meter weiter weg war. Glückwunsch! Ja, und vor allem, er wird ja ausgegraben oben im Palast. Und er ist ja dann mehrere Stockwerke unter dem Palast. Das heißt, wenn, dann müsste er dann noch hochgeschleudert. Ist also, echt? Nee, ich glaube, der ist unten, das war schon unten, wo er ausgegraben wurde. Die sind nicht unten in dem verdammten Kolosseum gesessen, sind oben im Palast gewesen. Bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher. Egal. Das Dach vom Palast war weggebrochen. Aber so oder so. Dumm. So, ja. Dumm. Haarspalterei, es ist doof so oder so. Ja. Wenn er wenigstens verletzt wäre, wenn er wenigstens dann zum Schluss mit, weißt schon, doch noch mit Holzbein und Krücke und komplett verbundener. Wenn er wenigstens so gewesen, aber tot. Ohne eingekrümmtes Haar. Tot. Tot. Tot. Und warum nicht? Das wäre doch, weißt du, ja, aus erzählerischer Sicht ein schönes Opfer. Seine Tochter ist unter der Haube. Ja. Vielleicht hätte dann sein der Bro... Onkel, der Onkel übernimmt die Rolle und führt sie zum Altar. Keine Ahnung. Und er wird der neue General. So, hast ein schönes... Check. Schönes Ende, ein bisschen Tragik, ein bisschen... Aber nee. Der hüpft dann irgendwie aus dem Loch raus. Ich verstehe es nicht. Also, nee. Der hört halt dann auf so einer sauren Note auf. Ja, und vor allem... Das ist mein Flop-Moment. Also, ja. Ich habe auch die Höhlenflucht erwähnt. Aber der Aufbau vom Finale ist furchtbar. Muss ich ganz ehrlich sagen. Der hat mich wirklich dann irgendwann genervt. Das hat sich gezogen. Ich fand das Finale einfach durchgehend langweilig. Es war vorausschaubar, wie sie es dann machen, was sie machen, dass der Premier stehen wird. Und es ist halt wirklich, machen wir das Tor auf, machen wir das Tor zu, Mädel raus, Mädel kommt wieder rein, Mädel führt die Revolution an, Mädel muss dort noch dabei sein, der böse General überlebt als einziger irgendwie auf magische Weise den bis vom Monstrum, dann gibt es noch einen Kampf, dann macht den Offizier, der hält mit der blanken Hand die Klinge auf, dann vermöbelt der General dann auch noch einen Best Buddy. Der General muss dann doch noch vor der Tochter umgebracht werden, obwohl eigentlich der General die Rache geschworen hat. Also kommt es gar nicht zu dem finalen Showdown, auf den der vielleicht eigentlich an sich aufgebaut werden werde. Dann wird oben dann erst einmal noch mit dem Supergehör vom Monstrum mit dem Daddy diskutiert, wie man das jetzt am blödsten macht, weil das Monstrum hört das ja selbstverständlich. Ne? Dann so, na, du gehst jetzt runter und du gibst mir dann Bescheid, wenn es ready ist, gell, ich warte weiter herum. Und das war jetzt wirklich die Kurzfassung, ne? Die müssen ja noch den scheiß König auch noch retten. und sich zum zweiten Mal befreien. Und oh nein, es juckt überall. Und ich habe jetzt die Pest. Das dann auch über Habskoi ein Thema mehr ist, weil jeder, der irgendwie mit Monstrum in Kontakt kommt, kriegt irgendwie die Pest, also die Hauptfiguren. Ja, Deus Ex. Die sind ständig an Monstrum. Die Tochter wird vom Monstrum angekotzt. Warum kriegt sie nicht die Pest? Deus Ex Pest. Ja, und das, also das. Hauptcharaktere sind immun. Ja. Das hat mir ehrlich gesagt dann das Finale so ein bisschen vermiest, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, hunderterlei Sachen. Ja. Manchmal ist es einfacher, ist manchmal besser. Ja. Ist vielleicht so auch so ein bisschen der überdramatische asiatische Stil, sage ich jetzt mal zum Teil. Da muss das halt einfach nochmal betont werden, dass das noch mehr ist. Es ist der König und oh, Superhelden und das sind unsere Generäle und keine Ahnung was. Aber ich fand's halt einfach scheiße. So. So, erstmal genug gemotzt. Ja. Zu den Top-Momenten. Gab's auch ein paar. Okay. Ich habe ein paar Sachen, die mehr so Elemente des Films sind, weniger Momente. Mhm. Schöner Gore. Oh, da hast du meinen großen Top-Moment. Das ist auch tatsächlich mein größter Top. Vor allem am Anfang des Films. Nicht zu viel, nicht, dass er praktisch so richtig widerlich ist, aber schön und gut gemacht und bringt eben die richtige Stimmung auf, finde ich. Also zum einen der dreckige Gore, sage ich jetzt mal, mit Pestbeulen und so weiter. Und dann auch in der ersten Abschlachtszene, wo dann einer einen Dolch aus der Brust rauszieht und dann kommt eine richtige Blutfontäne. Ja. Das ist richtig geil. Davon gab es dann später im Film leider ein bisschen weniger. Also das habe ich dann fast ein bisschen vermisst, das wäre noch ein paar Mal so gewesen. Wär. Also ein bisschen was gab es schon noch, aber es ist so richtig schöne Blutfontänen. Das ist immer so und auch das Sterile in diesem Leichenschauhaus, wo du dann wirklich so, also sehr schön. Ich finde es toll, du hattest so die Szene mit diesen, ich glaube, paar Händlern, die da unterwegs waren im Regen. Und ja, der eine treibt ein bisschen Schabernack und spielt so Monstern und die anderen erschrecken. Und am nächsten Tag finden sie eben dann die Reste von denen, weil sie tatsächlich dem Monstern zum Opfer fielen. Oder war es die Tigerbrigade, die bösen Handlanger? Wer weiß. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe den Film von gestern angeguckt. Ich glaube, das war wirklich das Monstrum, weil die Jäger mit den Schamanen und so weiter, die wurden ja vom Tigerbrigade. Gut. Ja. Und in der Hinsicht auch schön, dass dann so jemand im Baum hängt und dann so, wie zum Teufel kommt da jemand in den Baum hoch? Ja, ja. Das war eine coole Szene. Das war eine richtig coole Szene. Super Szene. Generell, was das angeht, hat der Film eigentlich einen tollen Build-up, was das angeht. Was ich mir auch notiert habe, Sternchen. Ich finde das so geil. Ja, also wir sind relativ akkord, was die Top- und Flop-Momente angeht. Ehrlich? Okay. Super. Hast du noch einen? Nee, also ich habe überlegt gehabt, den Joke mit Träum ich. Also das ist so ein bisschen den Humor, den fand ich nämlich recht gelungen, wie gesagt, im ganzen Film. Ein, zwei Szenen waren ein bisschen viel, also jetzt der Tritt in die Eier vom Eunuchen, das... Wow, sind wir denn schon 13? Ja. Das. Aber das mit Sternchen war eigentlich unbeabsichtigt, glaube ich. Einfach witzig. Ja, es ist einerseits witzig, andererseits beleuchtet es eben trotzdem die Tragik dieses Monsters noch mehr. Ja. Weil es ist so eigentlich nur so ein putziges, kleines Haustürchen gewesen. Es ist Sternchen. Ja. Und dann ist es halt... zu einer bizarren und skurrilen Monstrosität geworden. Und da finde ich eigentlich die Rolle von dem alten Mann fand ich eigentlich auch ganz cool, so als Exposition-Man. Yes. Der war eigentlich schön gespielt und ich fand dann das Opfer ein bisschen schade, dass es gar so sinnlos war, weil das Monster hat dann zweimal mit dem Kopf gegen die Gitterstäbe gestoßen und dann war es raus. Das wenn es dann einfach da spielt, da im Plotte war es rein, dass das Monster da länger eingesperrt ist und dass sie das dann nochmal irgendwie nutzen können oder so. Das wäre irgendwie mir ganz oder wichtig. Oder dass... Meiner Meinung nach hätte zum Schluss der alte Mann der sein sollen, der sich mit einem Monstrum in die Luft jagt. Oh. Gell? Siehste? Mm. Und der Jon, der General, der hätte dann vielleicht seinen Kampf gegen den anderen Generaltypen führen können. Sind zwar auch wieder ein bisschen Klischees, aber ich finde, die würden besser passen. Aber, tja. Ja. Und der wäre dann, in meiner Version wäre der alte Mann dann auch wirklich tot gewesen. Und ich zum Schluss noch, übrigens, ich habe so überlebt, ich habe mir so die Luft angehalten, ne, und die Ohren zugemacht und dann habe ich die Explosion nicht gehört und die Augen zugemacht und habe es nicht gehört und nicht gesehen und aus dem Grund hat es mir dann nicht wehgetan. Außerdem habe ich einen Regenschirm aufgespannt, um mich vor der Druckwelle zu schützen. Ich habe ehrlich gesagt eine Zeit lang noch gedacht, dass der böse General, also der von der Tigerbrigade, sich gegen den Premier noch wendet. Also da habe ich irgendwie so... Auch Klischee, so ein Motto, oh, du hast gesagt, das Monster gibt's gar nicht, aber jetzt gibt es doch und... Nee, einfach so mit der Realisierung, so dass er halt eigentlich wirklich trotzdem was fürs Volk machen will, das war dann halt einfach überhaupt nicht. Aber ich weiß nicht, das wäre auch Klischee, aber ich weiß nicht, hätte mir das dann auch gefallen oder hätte ich mir auch einfach bloß gedacht, ist klar, der wendet sich wieder gegen ihn, das Klischee. Also da machst du es dann, egal wie du es machst du es da, denke ich, dann falsch. Aber ich habe es da so ein bisschen vermutet. Würde da dann irgendwie auch so ein bisschen reinpassen? Weiß nicht. Ja. Ich finde es immer noch einfach doof, dass der Main-Character nicht tot ist. Ich sag das ja wirklich öfter, ich bin immer ein Fan davon, dass am Ende einfach alles stirbt. Das gibt einfach nochmal eine richtig schöne Gravitas. Du bist einfach für ein tragisches Ende. Ja, ich bin ein Fan von Tragödien im griechischen Stile. Siehste. Tja, aber das ist eine Tragödie im koreanischen Stil und da werden sämtliche Gesetze der Physik aus den Angeln gehoben, damit wir ein Happy End haben. Wobei man das ja öfter mal auch bei so asiatischen Geschichten hat. Also wenn du jetzt, oh Gott, welcher war das? Welcher Streifen war das? House of Flying Daggers? War das das mit der Tänzerin? War das das? Oder? Ich glaube schon. Wo sie sich dann am Ende den Wasserfall hinabstürzt. Ob ihre Liebe gleich. Weiß gerade nicht mehr, welcher das war. Ich muss die mal wieder gucken. Ich habe schon lange mal angeschaut. Das sind tolle Filme. Wir kommen zum Fazit. Oh ja, stimmt. Dass wir mit unserem Daumen-Rating machen. Fangen wir mal von unten an. Für Scheißfilme, die uns überhaupt weggefallen haben, gibt es 2 Daumen runter. Für Filme, über die wir uns ein bisschen geärgert haben, gibt es einen Daumen runter. Für einen Film, den wir nicht böse sind, aber auch nicht dankbar, gibt es einen Daumen hoch, einen Daumen runter. Für einen Film, bei dem wir Spaß hatten, gibt es einen Daumen hoch. Und für einen, bei dem wir Oberaffentitten keinen Spaß hatten, gibt es 2 Daumen hoch. So, wo sind wir jetzt? Wo sind wir jetzt? Philipp, wir haben ab und zu haben wir Filmdiskussionen, da habe ich eine niedrigere Wertung und während wir so über den Film reden, denke ich mir, ja, eigentlich war er schon geil. Und dann kommt zum Schluss eine höhere Wertung raus. Und ich glaube, heute ist das Gegenteilige der Folge. Weißt du, was das Witzige ist? Ich habe die ganze Zeit nur über den Film jetzt hier eigentlich gemotzt, aber ich glaube, bei mir wurde die Wertung besser. Finde ich gut. Finde ich geil. Find ich, geil. Ich weiß es noch nicht. Weil, also, ich hab's ja schon gesagt, also wenn der Dude überlebt, gibt's einen Daumen runter. Beim Reden über den Film ist mir erst wieder aufgefallen, oh warte, der Film besteht ja nicht nur aus dem Ende. Es gab auch coole Teile. Also ich fand die Ansätze teilweise echt schön. Ich fand's Monstrum eigentlich vom Design ganz cool. Also ist jetzt auch nichts keine Revolution, aber ich fand's trotzdem mal was bisschen Neues, sowas in die Richtung sieht man wenig, ja. Ist sowas Eigenes, auch wie das sich bewegt hat. Ich fand die Effekte, der Gore war super. Die Kampfszenen, auch wenn sie teilweise Kopfschmerzen gemacht haben, es waren verdammt coole Ansätze dabei. Die Charaktere, ich meine, der Main, er ist halt auch so ein typischer Main, aber das Mädel kannst du eigentlich auch vergessen, aber der witzige Dude, also der alte Mann, da waren einfach wieder coole Sachen dabei. Ich mochte die Setpieces unheimlich gern. Also ich stehe auch unheimlich auf solche Dinger, wo du dann in alten Zeiten bist und dann irgendwie die dann so verfolgst, die so praktisch moderne Probleme, also auch sowas wie der mit die Wikinger, mit dem Spaceman, mit dem Monster. Ach so, Outlander. Sowas in so einem Setting. Wenn du einfach in so einem mittelalterlichen Setting bist, bin ich immer dabei. Und wenn du dann vor allem noch so ein Monster hast, gleich zweimal. Ich weiß nicht, ob ich dem Film einen Daumen runtergeben will, einfach nur. Also, irgendwie hatte ich schon meinen Spaß. Ich meine, am Ende war ich pissed, weil ich mir dachte, Alter, warum stirbt der nicht einfach? Aber es ist jetzt, also wenn der jetzt, blöd gesagt, wenn der jetzt abends irgendwie so im Fernsehen laufen würde, ich glaube, ich würde den Show einfach mal wieder laufen lassen. Und das kann ich jetzt ehrlich gesagt von einem Film, den ich einen Daumen runtergebe, normalerweise nicht sagen. Es ist komisch. Ich hatte meinen Spaß mit dem Film, aber ich fand das Ende halt einfach ends beschissen. Also ich glaube, ich gehe einen Daumen hoch, einen Daumen runter. Ich krieg's nicht zusammen, den einen Daumen runter zu geben, auch wenn er mich aufregt. Und das muss erst mal ein Film schaffen, so viele Emotionen auszulösen. Und jetzt kommst du. Jetzt komme ich. Ja. So ursprünglich habe ich so überlegt, dass ich den einen Daumen nach oben gebe. Mir sind die Flaws des Films sind mir schon von Anfang an bewusst gewesen, sodass die ganze Intrigensache nicht so hundertprozentig durchdacht war, aber hat schöne Elemente gehabt und so ein bisschen, ja, so das Game of Thrones-esque durch in den Rücken gesteche da, ist natürlich schon interessant und klar, Monsterfilm und es ist halt in vielerlei Hinsicht schön gemacht, wie schon gesagt, Kostüme, den ganzen Kram. Andererseits eben überproduziert im Hinsicht von zu viel digitalen Rumspielereien, die kein Schwein braucht und auch zu viel Finale. Und aus dem Grund bin ich jetzt ehrlich gesagt der Meinung, ich glaube, ich bin jetzt mit dir gleich auf, mit einem Daumen hoch, einem Daumen runter, so Mittelwertung, also ich finde schon, dass der Film sehenswert ist. Ja. Ja. Wie ja. schon gesagt, wenn man Pock der Wölfe mag zum Beispiel, ist das eine schöne Ergänzung dazu. Oder auch die ganzen koreanischen Monsterfilme, die so ein bisschen rüber geschwappt sind, da ist es auch sehenswert. Ich find den an sich nicht übel, aber er hat halt so viele Sachen, vor allem das Ende, so viele Sachen, die mir dann trotzdem ein bisschen sauer aufstoßen, dass ich das dann mein, wie sagen es beim König der Podcast so schön, den Guckgenuss, dass dann mein Guckgenuss abschwächt. Aus dem Grund. Also eine gut gemeinte Mittelwertung. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, wenn der früh einfach 20 Minuten zu früh, wenn da irgendwie die Datei zerstört gewesen wäre oder so, wenn es blöd läuft, hätte ich gesagt, ja, bis zu dem Teil vielleicht einen Daumen hoch. Ja. Auch. Also, der Film hat wirklich seine Stärken und man kann auch Spaß dran haben, wenn man mit einem beschissenen Ende leben kann. Es ist, glaube ich, tatsächlich ein Film, wenn ich hergehen würde, das ist ein Film, der dadurch, allein dadurch profitieren würde, wenn ich sagen würde, ich schneide jetzt so 4 Minuten aus dem Film raus. So ein paar Sachen, die wirklich keiner braucht. Die Höhlenverfolgungsjagd, die Furzsachen, dass der Typ zum Schluss überlebt. Es kann ja dann enden, dass sie dann einfach traurig dort am Palast sind und es regnet und sie weinen. Das ist ja auch ein. Das würde ja als Ende auch funktionieren. Sie müssen ja nicht frisiert und gestriegelt dann im Sonnenlicht stehen und dann winki-winki sagen. Ja? Das muss ja fürs Ende nicht sein. Und ich glaube, wenn du da einfach ein paar Szenchen rausschneiden würdest, würde mir persönlich wahrscheinlich besser gefallen. Ja. Und es ist, wie gesagt, fast ein bisschen frustrierend, weil man wünscht dem Film irgendwie, dass er gut ist. Weil also, er hat so viele coole Ansätze. Und wir haben es gar nicht erwähnt, es gibt eine richtig gute koreanische Liebesgeschichte ohne ein einziges Mal Händchen halten oder küssen. So wie sie es können. Anständig, züchtig, passt. Ja. Ich meine, sie machen mal Bondage-Spiele. Sie sind in Bondage-Spiele verwickelt. Mein, was für Dresser. Na gut, Sauerei. Hast du noch eine Frage für uns? Ich habe eine Community-Frage und die ist natürlich inspiriert durch Sternchen. Ja. Die Community-Frage ist, was ist der beste, unpassende Spitzname für ein Füllmonster, der dir einfällt? So, weißt du, du hast so dieses Pestball-Monster und das heißt Sternchen. Welchen Monster würdest du so einen Spitznamen geben, so in diese Richtung? Also welchen würde ich einen Namen geben? Oder würdest du? Oh. Du darfst kreativ sein heute. Das ist schlecht. Bin ich nicht. Um mal die Zeit zu überbrücken. Ich war vor kurzem im Kino, habe den neuen Alien-Film angeschaut. Romulus. Die hat den Penisbirne. Ja genau, mein Spitzname für den Xenomorph wäre Pimmelchen. Naja, dann kann man... Penisbirne wäre auch toll. Aber das muss schon putzig sein. Ich finde, das also, es muss putzig sein. Na ja, gut, dann wenn ich jetzt dann bei dem guten alten King Kong. Nee, war das King Kong, wo er gegen den Oktopus kämpft? Nein. Ja, King Kong. Das war in Godzilla, King Kong vs. Godzilla. Naja, dann kann man den nicht japanischer Pornostar nennen. süßer Name. Mir fallen jetzt nicht einmal Filmmonster ein. Mir fallen jetzt eigentlich nur Gamera und Godzilla ein. Und bei Gamera wäre halt Schildkröte oder so Krötchen. Krötchen. Also wir hatten in letzter Zeit Lake Placid, Piranha, Orca, Daimajin, Carnosaurus, Baby. Baby werden. Fuck, Baby. Baby, Baby für den Brontosaurus. Das ist ein bescheuerter Spitzname. Ja, das ist der schlechteste Name. Mich erinnert das gerade so ein bisschen, kennst du Titan AE? Ja. Toller Film. Natürlich. Entschuldigung. Natürlich. Absoluter Flop. Aber geiler, ich liebe den. Ich habe sogar das Buch dazu gelesen. Absolut geiler Streifen. Sehr geiler Animationsfilm. Ich finde den Animationsstil geil und ich mag die Story und ich mag den Film. Sehr gerne. Und er nennt den Planeten am Ende, den er neu erschafft, als neue Heimat für die Erdlinge, Bob. Der Planet heißt Bob. Finde ich super. Also, dementsprechend, wie wär's? Wir brauchen was Großes, was Böses. Ghidorah. Ghidorah heißt nicht mehr Ghidorah, sondern Wolfgang. Wolfgang. Heißt dann jeder Kopf Wolfgang? Da könnte man so die heilige Dreifaltigkeit der Kneipenbesucher machen, weil so Wolfgang, der wird ja nicht geboren, oder? Wolfgang taucht einfach mit 40 mit Schnauze in der Kneipe auf und bestellt sich einen Weizen. Der materialisiert sich. Dann hast du, der linke Kopf ist der Wolfi, der mittlere, was haben wir da noch? Raimund? Und der rechte, was ist noch ein guter Kneipenname? Mein Lieblingsname für solche Sachen ist immer Günther. Günther ist sehr gut. Geil. Günther? Oder Schorsch? Schorsch ist auch gut. Schorsch. Also Wolfgang, Schorsch, Günther. Wunderbar. Ausgezeichnet. Haben wir es doch noch geschafft. Okay, welchen eher unpassenden Kose- oder Spitznamen würdet ihr einem Filmmonster geben? Schreibt es uns in die Spotify-Kommentarfunktion oder auf unseren Social-Media-Auftritten, die da wären, Twitter, Mastodon und Blue Sky. Gebt uns da Bescheid. Wenn ihr auf Spotify unterwegs seid, ihr könnt uns auch auf der Plattform, die ihr benutzt, eine 5-Sterne-Wertung geben oder euren Freunden und Feinden von uns mitteilen. Das wäre auch cool. Bin ich nicht dagegen. Ganz im Gegenteil. Ansonsten haben wir noch zu klären, worum es das nächste Mal geht. Und wir schließen unseren Soul-Tember ab mit einem Film, der nicht aus Südkorea stammt, sondern aus Nordkorea. Oh, damn! Der berüchtigte nordkoreanische Monsterfilm Pulgasari aus dem Jahr 1985 wird in unserer nächsten Folge thematisiert. Und Philipp, ich kann es kaum erwarten, dir die Geschichte hinter dem Film zu erzählen. Wie viele Leute wurden entführt, um den zu drehen? Bis auf der richtigen Spur. Mehr dazu das nächste Mal. Also da. Oh boy. Danke. Tschüss. Servus. Her. Dann mal gleich starten wir gleich durch. Are you ready? Are you ready, kids? Aye, Captain. I can't hear you. Aye, Captain. Oh. Who lives in a pineapple under the sea? SpongeBob SquarePants. We live in a nitty-nitty. SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants. Da gibt's ein. Läuft mein Video noch? Deine Kamera ist gerade ausgegangen. Oh, ich wollte ihn nicht unterbrechen. Es gibt ein sollte jetzt hier gehen. Es gibt einen wunderbaren Auftritt von Corey Taylor, also dem Sänger von Slipknot. Da ist er solo unterwegs. Kennst du? Kenn ich. Es ist göttlich. Also ich finde ihn teilweise ein bisschen anstrengend und so, auch mit seiner Meinung zu anderer Musik, aber egal. Da fand ich das einfach nur zum Schießen. Wo dann einfach, du hast einfach wirklich so Metalheads. Das ist eins zu eins dann einfach Metalheads. Du hast ein paar bescheuerte Dudes, die dann schreien, ich will SpongeBob hören. Und er, klar, er hat Kinder. Also eigentlich überrascht einem, du denkst dir so, Corey Taylor von der harte Sau und zuerst Frontman von Slipknot und der ist voll durch. Man weiß ja, was der alles schon mitgemacht hat und keine Ahnung. Also ein harter Typ. Und dann ballert der halt einfach auswendig aus dem Stegreif mit der Gitarre das Intro von SpongeBob SquarePants raus. Und die komplette Meute I Captain explodiert. Vollkommen. Ich glaube, so laut waren die dann wahrscheinlich kein einziges Mal mehr an dem ganzen fucking Abend. Tja. Und wie es er dann noch sagt, so Gott, ihr seid solche Deppen. Es ist einfach schön. Ich mag sowas. Tja, Corey Taylor, der kann noch so viele Songs schreiben, aber an die Genialität des SpongeBob-Schwammkopf-Intros wird er nie rankommen. Wobei sie es auch echt gut angehört hat, wie es er gesungen hat mit seiner schönen Stone Sour Slipknot, Stone Sour Stimme. Nicht die Slipknot Stimme. Ja. Ja, wobei da war schon ein bisschen, weil er hat ja auch so den Captain er gemacht, da war schon ein bisschen, da war ein bisschen mehr Fry drin. Da war ein bisschen Fry droben. Da war eine gute Warte. SpongeBob SquarePants. Ich glaube, du musst jetzt die Dinge wieder einstellen, weil ich glaube, die Amplituden hat sie jetzt komplett aus der Karte. Ja, jetzt nimmt es mich gerade ein bisschen auch leise auf. Immer wieder drauf, Alter. So, jetzt passt wieder. Wunderbar. Fangen wir an. Hallo und herzlich willkommen zu Dinos Dämonen und... Hallo und herzlich willkommen zu Dinos... Hallo.